Graue Nebel hat das Licht durchdrungen und die düstern Tage sind dahin. Wir sehen eine frohe Schar von Jungen an der lauten Stadt vorüberziehen. Ja, ja, ja, komm, komm, komm, komm, lock der Schritt, komm, Kamerad, wir ziehen mit. Ja, ja, ja, komm, komm, komm, komm, lock der Schritt, komm, wir marschieren mit. Sie lassen alles in der Tiefe liegen, bringen nur sich selbst hinauf zum Licht. Sie wollen in den klaren Höhen siegen, einen Weg nach unten gibt es nicht. Ja, ja, ja, komm, komm, komm, komm, lock der Schritt, komm, Kamerad, wir ziehen mit. Ja, ja, ja, komm, komm, komm, komm, lock der Schritt, komm, wir marschieren mit. Sie werden Männer, die ihr Reich erringen, die es schützen vor dem großen Feind. Die Augen strahlen und die Lieder klingen und die Herzen sind im Kampf vereint. Ja, ja, ja, komm, komm, komm, komm, lock der Schritt, komm, Kamerad, wir ziehen mit. Ja, ja, ja, komm, komm, komm, komm, lock der Schritt, komm, wir marschieren mit. Ja, ja, ja, komm.